Grunewald, im Grunewald ist Holzauktion. Ist Holzauktion, ist Holzauktion. Aus allen Himmelsrichten kommen die Käufer schon. Sogar aus Blößen, wie er geht. Links um die Ecke rum, rechts um die Ecke rum. So viel Publikum, wie ist das nur möglich? Links um die Ecke rum, rechts um die Ecke rum. Überall liegt Holz herum, schrumpf, schrumpf. Kostentaler. Die eine Fuhre breit, die andere schmal. Doch jedenfalls ist sie sonst drauf. Pass auf! Im Grunewald ist Holzauktion. Ist Holzauktion, ist Holzauktion. Darüber freut er meistens sich der kleine Kohn. Er denkt sich, hat ihn schon so'n Hohn. Links um die Ecke rum, rechts um die Ecke rum. Schlendert so reich und arm, wie ist das so möglich? Links um die Ecke rum, rechts um die Ecke rum. Latscht ein Vetterland schon arm. Voll Scham. Eine Fuhre erst erstanden. Erstanden, erstanden. Dann geht dein Traum vom Süßholz nicht zu Schanden. Kannst raspeln so viel wie du willst. Ei, ei. Und abends mit den Mädels dann zum Tänzchen. Zum Tänzchen, zum Tänzchen. Die Musik spielt nach jedem Tanz ein Schwänzchen. Doch manchmal wird ein ganzer Schwanz Brustwanz. So viel Publikum, wie ist das noch möglich?